Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Hans-Jürgen Bartsch. Schon seit Wochen habe ich immer mal wieder Schmerzen in meinen beiden Waden. Erst habe ich gedacht, einen Muskelkrampf. Aber beidseitig? Nun gut, der aktuelle Stand ist so. Der Physiotherapeut, bei dem ich zurzeit in Behandlung bin, will mir die Waden das nächste Mal tapen. So, jetzt wisst ihr was über meine aktuelle Krankengeschichte. Warum? Weil es diesmal um Schmerz geht. Der, den ich vermutlich nur vorübergehend in den Beinen habe, ist gar nichts gegen die Schmerzen, die chronisch Kranke verspüren. Schmerz hat einen mystischen Charakter gehabt. Damals dachte man, Schmerz wäre eine Art von Strafe. Die Patienten finden immer wieder die Kraft in sich selber, ihre Schmerzen zu bekämpfen. Es gibt mehr als 200 Worte, die Patienten benutzen, um ihr Schmerz zu beschreiben. Jedes Mal, wenn der Patient kaut oder redet oder lacht, kommt es zu einer elektrischen Stimulation ähnlicher Schmerz. Die Professorin Rohini Kuhner ist Pharmakologin an der Medizinischen Fakultät in Heidelberg und hat für die Daimler und Benz Stiftung über ihren Forschungsstand in Sachen Schmerzbildung referiert. Der Titel: Wenn ein Schutzengel zum Tyrannen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir gleichzeitig eine große Ehre und Freude, hier sein zu dürfen und Ihnen über ein paar Kenntnisse über die Schmerzforschung vortragen zu dürfen. Schmerz ist nicht ein angenehmes Thema für einen schönen Abend, insbesondere in diesem Rahmen, aber es ist ein gesellschaftlich durchaus sehr wichtiges Thema und ich finde auch wissenschaftlich sehr spannendes Thema. Also wir werden fast täglich mit Schlagzeilen wie diesen getroffen, also jeder fünfte Europäer denkt man, nach neuesten Studien leidet einmal mindestens im Leben an chronischen Schmerzen, also das heißt Schmerzen, die mindestens über 6 Monate oder so halten. In der Weltstatistik kommt vor, dass jeder 10. in der Welt hat chronische Schmerzen, die mindestens 7 Jahre dauern. Und täglich, denkt man, werden etwa 14 Milliarden Schmerzmittel verordnet. Das sind enorme Zahlen, wenn man so sieht. Und daher kommt mal vielleicht die Idee in den Kopf, wie wäre es, ein Leben, ein ganzes Leben ohne Schmerz? Ich kann Ihnen sagen, das wäre gar kein schönes Leben. Also, wenn man keinen Schmerz hätte, hätte man eine Krankenakte, die so groß ist mindestens wie das Londoner Telefonbuch. Denn Schmerz ist ein sehr, sehr wichtiges protektives Signal. Schon als Baby, schon wenn die ersten Zähne kommen, lernen wir nicht die Lippen zu beißen. Das ist das allererste, die allererste Erfahrung, bewusste Erfahrung mit Schmerz, wo das Baby dann lernt, eigene Lippen zu schützen. Stellen Sie vor, was passiert, wenn man das nicht hätte. Und so geht es weiter. Bei jedem Treppenab- und Aufgang kann man stolpern, Beine brechen und ohne dann zu stoppen, einfach weiterlaufen, bis eins nach dem anderen die Knochen kaputt gehen. Und leider ist so, dass ohne Schmerz kommen die meisten Menschen sogar nicht bis hin zum Erwachsenenalter. Das heißt, es ist ein Leben ohne Schmerz, aber nicht ein Leben ohne Kummer. Da liegt ein großer Unterschied. Und daher denkt man, der Schmerz ist gleichzeitig ein Schutzengel und auch ein unbarmherziger Tyrann. Und mich fasziniert dieses Thema. Ich erinnere immer, wenn ich an Schmerzen denke, und das tue ich ja auch täglich, an diesen Buch hier. Den haben Sie vielleicht als Kind mal kennengelernt. Das ist von R.L. Stevens, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Sie kennen, Dr. Jekyll war ein berühmter Arzt, sehr, sehr wohlwollend. Und dann nachts wurde er in einen Tyrann, in ein Monster umgewandelt. Und so ist es auch mit Schmerz. Wann kommt diese Monsterform? Eigentlich ziemlich häufig in unserer Gesellschaft, auch hier in der westlichen Gesellschaft. Sie wissen, dass wir haben viele Formen von entzündungsbedingten Schmerzen, unter denen arthritische Schmerzen sind allen bekannt. Leider Gottes gibt es auch viel Traumata und auch Amputationen können mit chronischen neuropathischen Schmerzen verbunden werden. Und insbesondere Amputationen können zu einem wirklich abartige Form von Schmerz führen. Das sind die sogenannten Phantomschmerzen. Und es ist nur 10, 15 Jahre her, wo Phantomschmerzen wirklich als eine Krankheit wahrgenommen werden. Bis dahin dachte meistens man, dass es so ein Schmerz überhaupt nicht entstehen kann, physiologisch gesehen. Wir haben auch viele Arten von metabolischen Schmerzen und vor allem natürlich die diabetes-induzierten Schmerzen sind, ich glaube, viele, viele Menschen, insbesondere in meinem Alter und höher, sehr häufig. Auch Krebs kommt meistens zum Vorschein wegen einem Schmerzhintergrund. Das heißt, ein Mensch geht zum Arzt, irgendwo schmerzt es und kommt raus, es ist Krebs, entweder wegen dem Primärtumor oder leider dann auch in den späten Stadien, die sekundären Metastasen, vor allem hier in den Knochen, sind extrem schmerzhaft. Es gibt zahlreiche Arten von Neuropathien, insbesondere die Trigeminusneuralgie ist auch nicht ohne Grund in Volksmund als eine Suiziderkrankung genannt. Und natürlich geht der Schmerz, so alle diese Formen mit Schmerz, nicht nur mit den erheblichen sensorischen Dysfunktionen, sondern auch ein tiefer Eingriff in den emotionalen Status der Patienten. Also Schmerz ist fast, wie man sagen würde, eine Invasion an den Ich, das jeder von uns hat. Das hat die Menschheit schon länger fasziniert. Also unser alter Denker Aristoteles und Platon in der Antike in Griechenland selbst damals beschäftigten sich mit Schmerz. Aber Schmerz hat einen mystischen Charakter gehabt. Damals dachte man, Schmerz wäre eine Art von Strafe gegen falsche oder böse Taten, die man hervorgebracht hat in diesem Leben oder vorher. Dann kam in der Renaissance-Periode zu einer Renaissance, auch in der Schmerzforschung. Unser Verständnis von Schmerz, den René Descartes war der, der im 17. Jahrhundert erstmalig den Schmerz demystifiziert hat. Das heißt, er hat diese ganze Mythos um Schmerz als eine böse Strafe von Gott aus unserem Verständnis wegobliziert und er hat erstmals postuliert, dass es muss einen Schmerzbahn geben. Die Besonderheit von seiner Gedanke damals war, dass er sagte, dass Schmerzen letztendlich entstehen, weil eine Bahn, die physikalische und chemische Stimuli, die wir in unserer Umwelt exponiert werden, irgendwie dann ans Gehirn gebracht werden müssen. Und warum war das damals so überraschend? Weil damals sagte man, dass alle Gefühle, alle Denkprozesse geschehen im Herzen und nicht in den Kopf. Ne? Erstmals kam die Schmerzbahn und natürlich dann während der Hochzeiten der Evolutionstheorien, also die Naturalisten, unter denen natürlich Charles Darwin, hatten eine große Rolle in der Aufklärung von Schmerz. Charles Darwin beschrieb Schmerz als eine homöostatische Emotion. Also Schmerz war für ihn eine homöostatische Funktion, genauso wie Hunger und Durst. Und damit hat er gemeint, dass Schmerz ist wie Hunger und Durst lebenswichtig. Es ist wichtig für das Überleben der Spezies. Und gleichzeitig hat er aber auch postuliert, dass es sei eine Emotion anstatt nur einer Körperfunktion. Und genau das haben auch zahlreiche Dichter und Schriftsteller exprimiert. Also ganz berühmt sind die Worte von C.S. Lewis, der über Spiritualität und viele weitere Themen geschrieben hat, unter denen auch ganz berühmterweise über den Schmerz. Also dieses Buch gilt als einer seiner 6 besten Bücher. Und er sagte, dass Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unseren Gewissen und in unseren Schmerzen, aber ruft er laut. Es sei sein Megafon, hat er postuliert, eine taube Welt aufzuwecken. Freilich würde hier natürlich nicht nur die körperliche Form von Schmerz gemeint, sondern natürlich der seelische Schmerz oder Schmerz als Leid. Aber ist das überhaupt zertrennbar? Also ich glaube nicht. Heutzutage mit unseren neuen Methodologien, wenn wir entweder Menschen oder Tieren in MRT-Versuche untersuchen, dann sehen wir einen sehr großen Überlapp zwischen den Hirnregionen, die während körperlicher Schmerz aktiviert werden und die über geistliche Leid aktiviert werden. Daher diese 2 Teile sind unzertrennbar. Und das hat als letztes jetzt für die Einleitung über wie Schmerz mich fasziniert hat, aber auch eine ganze Reihe von sehr hohen Persönlichkeiten in der Literatur und Kunst hier zum Ausdruck gebracht hat in Form von Illustrationen, die berühmte Malerin Frida Kahlo aus Mexiko. Frida Kahlo ist Ihnen bestimmt bekannt als Künstlerin und Aktivistin. Man sagt, sie sei eine Königin von Leidenschaft und Schmerz. Und der Grund dafür war, dass Frida Kahlo im Alter von 18 Jahren in einem Verkehrsunfall verunglückt war. Und dadurch hatte sie enorme Trauma erlitten. Sie hat 30 Operationen durchstehen müssen. Bei ihr wurde ein großer Metallbalken in ihren Körper eingedrungen. Das hat sie auch sehr illustrativ als eine große Invasion an sich selbst gezeigt. Und ein wichtiges Prinzip von der Schmerzbekämpfung hat sie uns auch damals schon geliefert. Das sieht man in diesem Gemälde von Frida Kahlo. Sie zeigt sich selbst, als sie auf dem Krankenbett liegt. Sie wurde gerade operiert, wo zwei Wirbelsäule aneinander fusioniert worden sind, um zu versuchen, ihr Schmerz zu lindern. Und man sieht diese Landschaft, was sie da zeigt, ist eine sehr karge Landschaft unter prallender Sonne. Und dann sitzt Frida aber auch selbst dort auf der rechten Seite und denkt. Und sie hat ein Blatt in ihrer Hand, dort steht es, The Tree of Hope, also der Baum der Hoffnung. Und sie sagt zu sich selbst, bleib stark. Also das heißt, Frida Kahlo hat entschieden, erstens sich über ihre Schmerzen zu stellen und nicht von ihren Schmerzen reagieren zu lassen. Und zweites, was sie auch darstellt, ist einen großen Abstand. Also sie zeigt sich in einer Art, wo sie reflektiert über ihren Schmerz und sagt zu sich selbst, dass sie muss stark bleiben. Und auch dieser Abstand ist sehr wichtig. Das ist eigentlich das Prinzip der kognitiven Schmerztherapie, die manchmal über die Pharmakotherapie hineinsteht, also mehr erfolgreich ist bei Patienten als die Pharmakotherapie. Das heißt, die Patienten finden immer wieder die Kraft in sich selber, ihre Schmerzen zu bekämpfen. Gut, was sind dann die klinischen Manifestationen von Schmerz? Also warum ist das ein großes Problem? Wir haben Patienten, die natürlich dann überdauernde Schmerzen beklagen, spontane Schmerzen. Die zeigen aber auch eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber schmerzerzeugende Stimuli. Man würde sagen, aber wie häufig kommen wir in unserer heutigen zivilisierten Welt wirklich in Kontakt mit schmerzerzeugenden Stimuli? Wir sind täglich konfrontiert mit den Stimuli, weil wir haben gelernt, uns immer davor schon zu schützen. Aber der Grund, warum Patienten ärztliche Hilfe auch aussuchen, ist, dass es gibt eine weitere sehr fehlende Art von Symptomen hier bei chronischen Schmerzerkrankungen, und das ist die Allodynie. Das heißt, Patienten fühlen Schmerz bei normalerweise nicht schmerzhaften Reizen. Also allein den Anziehen von Kleider und diese Berührung, diese leichte Berührung an Körper kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Es gibt mehr als 200 Worte, die Patienten benutzen, um ihr Schmerz zu beschreiben. Und diese Worte kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel gibt es große Unterschiede, wie wir Schmerzen spüren, die aus neuropathischen Gründen stammen. Das heißt, wo es zu einer Verletzung von Nerven gibt, entweder peripher oder zentral, metabolisch oder wegen einem Trauma. Also hier kommt es zu stechenden, brennenden und elektrisierenden Schmerzen, zum Beispiel bei der Trigeminusneuralgie. Allein jedes Mal, wenn der Patient kaut oder redet oder lacht, kommt es zu einer elektrische Stimulation ähnlicher Schmerz. Auf der anderen Seite, wenn wir aber muskuloskeletale Schmerzen haben, also Schmerzen, wo eine Entzündung vorliegt vor allem, dann sehen wir das mehr als eine Überempfindlichkeit, ein leichtes Ziehen bzw. schmerzhaftes Ziehen und eine schmerzhafte Steifheit. Daher, das Dilemma, was vorkommt, ist, wie wandelt sich diese physiologische Schutzfunktion, dieser Engel, in ein chronisches Problem? Und noch schlimmer, können wir überhaupt diesen chronischen Schmerz beseitigen, ohne dass wir das physiologische Schmerz verlieren? Weil sonst wäre das eigentlich nicht so schwierig. Wir könnten ja doch einfach den betroffenen Teil betäuben, so wie wir machen, wenn wir zu einem Zahnarzt gehen. Da können wir ja auch teilweise diese Nerven stilllegen bzw. Betäubungsmittel benutzen. Aber dann hätten wir auch keinen normalen Schmerz. Wir hatten überhaupt kein normales Leben. Gut, ich dachte, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir einfach einen chronischen Schmerzpatient auf dem Weg begleiten. Ich habe mir hier diesen weisen Mann geholt, Herr Petersen, sagen wir mal, der ist ein Afghanistan-Kriegsveteran. Deine Beinverletzung, der hat Glück gehabt, dass er sein Bein nicht verloren hat. kam aber zu einem Zustand, wo er sagte, er hat den Arzt gebeten, bitte amputieren Sie doch, ich habe so viel Schmerzen. Und das ist, ich glaube, keine Übertreibung, gibt es also viele, viele Fälle in der klinischen Medizin. Also, dass er dann Schmerzen hatte damals, als er diese Beinverletzung hatte, war klar. Ihm wurde auch gesagt, in 6 Monaten, wenn alles geheilt ist, wird ja auch der Schmerz weg. Also, hier sehen Sie diese große Aufrufzeichen. Das soll nicht zeigen, dass er überrascht ist, dass er Schmerzen hat, weil der Schmerz war sein täglicher Freund, sein loyaler Begleiter über dieses halbes Jahr, ein Jahr. Diese Aufrufzeichen soll zeigen, auf wie viel Unverständnis er stoßt auf sein Arbeitgeberniveau und natürlich auch teilweise bei den ärztlichen Behandlungen. Also wenn er nach 6 Monaten immer noch Schmerzen hat, meistens wird gedacht, das kann nicht sein, ist doch alles geheilt, eigentlich sollte alles okay sein. Und das ist das erste große Problem, woran die Patienten stoßen, weil sie erstens nicht ernst genommen werden. Also so beginnt die Suche nach einem Arzt, der ihm glaubt und ihn von diesem Schmerz befreien kann. Da kommen wir dann zu dem Ursprung von Schmerz. Wir fragen uns erstmal, wo könnte diese Reise von Herrn Petersen überhaupt angefangen haben? Und meines Erachtens fängt diese Reise an den ersten Kontaktpunkt zwischen der Umwelt und uns. Und wo ist dieser Kontaktpunkt? Dieser Kontaktpunkt ist gegeben auf jeder Nervendigung, die Sie haben, also sogenannte Nozizeptorendigung, die wir haben in unserer Haut oder natürlich auch in unseren viszeralen Organen. Und dort sitzen diese Proteine, sogenannte Ionkanäle, in der Membrane. Das sind Ionkanäle von einer bestimmten Familie namens TRP-Familie, TRP. Und ursprünglich wurden diese Proteine gefunden, weil sie unsere Temperatursensoren sind, also TRPV1 und TRPV2 sind Proteine, welche durch Hitze aktiviert werden, schmerzhafte Hitze. Dahingegen hier TRPM8 wird aktiviert über angenehme Kälte und TRPV1 wird aktiviert über schmerzhafte Kälte. Danach hat man herausgefunden, dass diese Proteine nicht nur über diese schmerzhafte Temperaturänderungen aktiviert werden, sondern über eine ganze Reihe von, was wir als Algogene nennen, das heißt Pharmaka oder auch natürliche Substanzen, die Schmerz verursachen. Und einer von denen ist Ihnen gut bekannt, also Chili. Wenn wir zu viel davon essen, natürlich haben wir Schmerz, oder wenn es in Berührung kommt mit irgendeinem geschnittenen Teil. Und wovon kommt das? Weil das Capsaicin, was in diese Chilis vorhanden ist, aktiviert die gleiche Proteine, also TRPV1, was auch durch schmerzhafte Hitze aktiviert wird. Und deshalb, wenn Sie sagen, mein Magen brennt, das ist wirklich so, weil der Gefühl, was wir in unser Gehirn, also diese Percept, was wir generieren, ist das gleiche Percept, wenn Sie tatsächlich mit 55 Grad dort erhitzen werden. Das ist genau das gleiche Gefühl. Also Gehirn kann nicht unterscheiden. Dann haben wir auch andere Substanzen, die im mittleren Bereich aktivieren. Und dann kommen wir auch zu angenehmen Gefühlen, also Minze. Wenn wir Minze essen, dann haben wir so also diese schöne leichte Kühlung im Mundbereich. Warum ist das? Weil Teile von Minze aktivieren genau die Kanäle, die von angenehmer Kälte aktiviert werden. Und hier kommt es jetzt. Die Kanäle, die zu bei schmerzhafter Kälte aktiviert werden, werden aktiviert auch durch eine Vielzahl von Umweltschadstoffen. Also wenn Sie plötzlich jetzt nach meiner Heimat gehen, Mumbai, von einem Tag zu anderen und den Smog gegenüber exponiert werden und plötzlich diese schlechte Luft einatmen und dann kommt es zu einer Konstriktion in Ihrer Lunge. Warum ist das? Weil TRPA1 wird aktiviert und setzt einige Prozesse in Gänge. Diese beinhalten auch Substanzen, die in Meerrettich exprimiert werden oder Zimt. Wenn Sie zu viel von Zimt essen, dann ist es auch schmerzhaft. Und Knoblauch in großen Mengen. Okay, die Reise beginnt also hier. Aber wieso? Weil diese Proteine sitzen in unserer Membrane von unseren Nozizeptorendigungen, sagen wir mal in der Haut, und werden aktiviert durch diverse Noxen. Die verursachen einen Einstrom von Ionen, also Natrium und Calcium, und dadurch kommt es zu dem sogenannten transientes Rezeptorpotential. Die Natur hat diesen Prozess auf eine sehr, sehr überlegte Art geschaffen, weil allein die Aktivation von diesem TRPV-Kanal führt nicht gleich zu Aktivität von das Nerv, sondern es gibt einen Kontrollmechanismus. Wir haben hier weitere Ionkanäle, sogenannte Natriumkanäle, welche die Fähigkeit besitzen, dieses transientes Potenzial in ein echtes Aktionspotenzial, also ein recht echtes Reiz, umzuwandeln, das heißt zu potenzieren. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Ionenkanäle, wie zum Beispiel Kaliumkanäle, welche auch die Fähigkeit besitzen, das zu unterdrücken. Das heißt, auch hier, schon wenn der Kontakt mit diesem Reiz stattgefunden hat, hat unser Körper immer noch die Möglichkeit, den Reiz hier zu stoppen und keinen Schmerz zu verursachen. Aber letztendlich, wenn der Aktionspotenzial erreicht ist, dann geht er über den Nerven bis hin zu Rückenmark und oben dann letztendlich in Gehirn. Jetzt, was passiert, wenn Sie eine kleine Verletzung haben? Sagen wir mal, Sie haben Fuß gestaucht beim Fußballspielen mit Ihrem Kind. Erstens werden einige Entzündungsmoleküle dort freigesetzt, wie zum Beispiel die sogenannten Prostaglandine. Und was machen Sie? Sie gehen natürlich nicht sofort zum Arzt. Sie haben ja Aspirin oder Ibuprofen zu Hause. Sie nehmen einfach das. Und das stimmt, weil diese Prostaglandinsynthese wird gehemmt über Aspirin, Ibuprofen oder andere antientzündliche Substanzen. Und dadurch diese Sensibilisierung von den Triebkanälen, was über Prostaglandine zustande kommt, wird dadurch blockiert. Das heißt, das ist unser kleiner Wehwehchen, ist kein Problem. Warum ist das aber unzureichend in der Therapie von chronischen Schmerzen? Weil sonst hätten wir ja überhaupt kein dauerhaftes Problem. Problem liegt daran, dass bei chronischen Schmerzen kommen nicht die Prostaglandine ins Spiel, sondern komplett andere Mediatoren. Das heißt, ein chronischer Schmerz ist nicht einfach ein temporales Kontinuum, ein zeitliches Kontinuum von akuter Schmerz, sondern es ist eine komplett andere Art von Schmerz, erzeugt durch andere Mediatoren, die nur in dieser Gewebe in den Zustand eintreffen. Zum Beispiel Immunzellen, die in verletzten Gewebe eindringen, zum Beispiel nach Nervverletzung, können das Nervenwachstumsfaktor freisetzen oder ein vasoendothelialer Faktor freisetzen oder diverse Zytokine. Und diese aktivieren nun weitere Rezeptoren. Also Rezeptoren sind für uns Moleküle, die in der Wand sitzen und die Fähigkeit haben, durch extrazelluläre Stimuli aktiviert zu werden und diese Aktivierung dann in der Zelle weiterzugeben, das heißt, das Signal weiterzuleiten. Hier kommt es dann zur Aktivation von diversen Enzymen und diese Enzyme dann haben die Fähigkeit, wieder unsere Triebkanäle zu aktivieren. Das heißt, dass bei chronischem Schmerz dann kommt es zur Daueraktivation von den Triebkanälen. Diese Peripherie entwickelt sich in Form so von einem Schrittmacher selber, wo die Kanäle jetzt auch ohne, also jetzt kommt so keine Hitzereiz von außen, keine weitere Reiz, aber allein die Entzündung und Entzündungsmediatoren können jetzt selber die Triebkanäle aktivieren. Also daher zukünftig erhältliche neue Schmerzmittel beinhalten, hoffentlich Triebkanäle. Ich möchte aber Ihnen auch natürlich das Neueste erzählen. Also Triebkanäle, das wissen wir schon mindestens 10 Jahre. Und da gab auch viele Bemühungen, sofort Pharmaka dahingegen zu entwickeln. TRIPV1-Blocker wären beinahe auf den Markt gekommen. Aber ein großes Problem, was man entdeckt hat, was man nie gedacht hätte, war, es kam zu extrem hoher Fieber, 41 Grad, wenn man die TRIPV1-Blocker genommen hat. Und deshalb würden sie natürlich nicht zugelassen. Das hat man leider vermisst in den Tierstudien, weil man einfach nicht davon ausgegangen ist. Und jetzt wissen wir, woran das liegt. Eigentlich, das wissen Sie auch selber. Wenn Sie Chili essen, was passiert? Sie schwitzen und sie kühlen ab, stimmt? Wir dachten, das ist nur, man kühlt ab, weil ja wir Chili essen und schwitzen. Aber leider eigentlich ist es so, dass diese Capsaicin auch in unsere regulatorischen Zentren wirken kann, in unserer Hypothalamus, also tief hier in den Hirnstamm. Und dort sind diese Kanäle auch beteiligt. Also daher gibt es große Problematik hier, die Triebkanäle. Bisher kann man nicht blockieren. Was ich Ihnen aber Gutes berichten kann, ist, dass die TRIPA1-Kanäle sind da nicht beteiligt. Das waren die Kanäle, die durch Meerrettich oder durch Knoblauch und eine ganze Schar von Umweltstoffen aktiviert werden. Diese Kanäle zeigen ein ganz, ganz großes Potenzial und es sind Pharmaka unterwegs, die diese Kanäle blockieren können. Genauso könnte man hier die Natriumkanäle blockieren, die spezifisch in diese Schmerzfasern exprimiert werden. Wir haben Natriumkanäle in jede erregbare Zelle in unserem Körper. Wir können ja funktionieren, weil wir Natriumkanäle haben. Alle Kanäle zu blockieren macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Daher brauchen wir jetzt spezifischere Blocker, die nur diese Natriumkanäle blockieren, die auf diese Nervendigungen sitzen. Und es kommen demnächst auf dem Markt Anti-NGF-Antikörper. Sie wissen, dass die Immunologie hat große Fortschritte gemacht, nicht nur in dem immunologischen Gebiet, sondern auch in Form von Immunological Therapy. Also das heißt, wir haben antikörperbasierte Therapien in fast jeder Branche von Medizin. Und hier auch in Schmerz kommen demnächst also ein neues Antikörper namens Tenazumab, ein NGF-Antikörper, der ein bisschen zurückgehalten war wegen unerwünschter Wirkungen. Die neueste Nachricht ist, es wird bald zugelassen. Also ich hoffe dann, dass bei manchen Arten von Entzündungsschmerzen, chronischen Schmerzen, diese Antikörper von großem Nutzen sein werden. Aber das Problem von Herrn Petersen ist nicht nur die Entzündung, weil wir hatten ja gesagt, dass 6 Monate sind schon vergangen. Das Bein hat ja eigentlich geheilt. Es liegt keine Entzündung mehr vor. Was ist dann eigentlich passiert? Das heißt, irgendwelche irreversible Änderungen in seinen Nerven sind vorgekommen und solche sind bereits aus der Literatur bekannt. Zum Beispiel, wenn wir Herpes-Zoster-Infekt haben in der Kindheit und die Herpes-Viren bleiben in unseren Spinalganglionen in einer dormanten Form, also in inaktiven Form. Was passiert, wenn sie gestresst sind oder wenn ihr Immunsystem anderweitig geschwächt ist. Plötzlich haben sie diese Attacke von Gürtelrose. Und das kommt deshalb, weil diese Herpesviren, die in den Spinalganglionzellen sitzen, jetzt wieder aktiviert werden können. Was machen diese Herpes-Zoster-Viren? Die führen zu einer Degeneration oder zu narbenartigen Veränderungen an unsere Nozizeptoren, das heißt Schmerzfasern. Und in manchen Formen von schrecklicheren Instanzen, zum Beispiel beim Schneiden oder von Verbrennungen von unserer Gewebe, können sich auch hier sogar die sogenannten Neuromen bilden. Das sind wirklich krebsartige Geschwülste, die hier an Enden von Nerven zustande kommen. Und warum sind die so schmerzhaft? Weil hier kommt es zu einer Überexpression von diesen Natriumkanäle, diese besonderen Natriumkanäle, was ich vorhin erwähnt hatte. Und dadurch steigt das Ruhepotenzial der Natriumkanäle, also letztendlich die Aktivierungsschwelle von diesen Nerven sinkt. Und daher können diese Nerven durch normale, also nicht schmerzhafte Stimuli aktiviert werden. Sogar die können auch ektopisch aktiviert werden. Also stellen Sie vor, ein Schrittmacher. Genauso können diese Neuromen von sich aus pulsieren und daher auch eine pulsatile Schmerz verursachen. Gott sei Dank haben wir Doc-Pharmaka, die allgemeine Natriumkanäle blockieren. Zum Beispiel, wenn Sie ein Lokalanästhetikum haben, wenn der Zahnarzt Ihnen eine Creme einreibt vor einem schmerzhaften Begriff, dass die Creme enthält meistens Pharmaka wie Lidocain, was alle Natriumkanäle blockiert. Oder wir haben auch schluckbare Pharmaka, also zum Beispiel Carbamazepin oder Lamotrigin. Das sind gewöhnliche Natriumkanalblocker. Problem ist, Sie können sie nicht sehr hoch dosieren, weil sonst könnte jeder Prozess, was auf aktivierbare Zelle berührt, also jeder Pulsschlag, jeder Gehirngedanke, werde alles natürlich dadurch gehemmt. Das heißt, wir müssen dann dosieren und leider, das führt dazu, dass weniger als 50% der behandelten Patienten bekommen weniger als 50% Schmerzlinderung. Das ist der aktuelle Stand. Das heißt, diese Pharmaka sind da, aber es sind nicht tolle Pharmaka. Und leider ist unser Patient hier ist einer davon, der leider in diese Gruppe fällt. Also geht er weiter und erstmal informiert sich über Wikipedia, wie es möglich ist und kommt zu diesem Begriff Schmerzgedächtnis. Und er denkt, mein Leben ist vorbei. Das ist ein Wort, was alle Schmerzpatienten sehr befürchten, weil es ist ein sehr ungerechtes Wort. Also es ist für uns Forscher so ein cooles Wort, weil es verbindet Schmerz mit Gedächtnisprozesse und damit meinen wir nicht wirklich Gedächtnisprozesse. Also es ist nicht so, wie häufig in den Umgangssprache und auch in Wikipedia geschrieben wird, dass der Schmerz hat sich in Form von einem Gedanke oder einer Memory, also ein Ereignis, ein Gedächtnis gespeichert, weil das hat die Konnotation, dass der Patient könnte doch es einfach vergessen. Er soll seinen Schmerz vergessen und dann werde er geheilt. Das stimmt natürlich nicht. Was damit gemeint ist, dass viele Prozesse, welche zu Plastizität führen in den Nervensystem, sind ähnliche Prozesse, was auch in der Gedächtnisforschung auch vorkommen. Aber Schmerz ist viel mehr natürlich als ein Schmerzgedächtnis. Es ist einfach ein nützliches Wort, sollte aber nicht, ich finde, missgebraucht werden. Und vor allem sollte man nicht die Schuld an den Patienten legen. Was ist damit gemeint? Also wenn Sie viele schmerzhafte Reize haben, dann, wie wir schon diskutiert hatten, kann in diese periphere Teil der Schmerzbahn zu einer Sensibilisierung kommen Und dieser kann nun, weil wir waren ja bei Herrn Peterson jetzt nicht erfolgreich, die zu blockieren, dieser führt zu Änderungen in der zentralen Verarbeitung von Schmerz. Es können auch mehrere Prozesse zustande kommen in den Rückenmark. Man weiß, dass es kommt zu Zell-Zell-Interaktionen, unter denen auch Immunzellen können auch hier in das Zentralnervensystem hineindringen. Also man sagt, das Zentralnervensystem hat ein Immunprivileg. Aber Neutrophilen und teilweise auch T-Zellen können selbst in das zentrale Nervensystem hier eindringen bei manchen Arten von neuropathischen Schmerzen, weil es kommt zu einer Veränderung in unserer sogenannten Blood-Brain-Barrier, also die Barriere fällt und daher können auch Zellen da eindringen und dadurch kommen auch viele molekulare Signale, unter denen auch von Gliazellen. Also wir hatten alle diese Jahre in den Neurowissenschaften, und ich bin auch schuldig daran, eine sehr neuronzentrische Idee über wie Schmerz zustande kommt. Jetzt weiß man mehr und mehr, dass unsere Gliazellen, was man vorher dachte, ist einfach so ein Klebestoff. Das sind Klebezellen, die unser Gehirn zusammenhalten. Jetzt weiß man, dass diese Gliazellen vor allem auch sehr kausal beteiligt sind in die Plastizitätsprozesse. Und letztendlich dann kann diese Plastizität auch zum Zentralnervensystem verlagert werden. Und hier insbesondere, wenn wir negative Erfahrungen haben, wenn wir auch negative Erwartungen haben, wenn wir Stress, Angst, Depressionen haben, dann kann es zu Lernvorgängen kommen, wo das System gelernt hat. Das heißt, die gleiche Art von Aktivität sich wieder und wieder in den Netzwerk spiegelt. Es hat nichts zu tun mit einer eigentlichen Änderung an Schmerz für den Patienten, sondern ein Lernvorgang, was hier in den Schaltkreisen sich niedergelassen hat. Aber Herr Peterson ist dadurch natürlich sehr verwirrt, weil erstens er nimmt das wortwörtlich und denkt, er ist daran schuld, dass er diesen Prozess, diesen Schmerz verinnerlicht hat. Und zum Zweiten denkt er auch, dass vielleicht, weil er sehr pessimistisch war, vielleicht hat er nicht die richtige Einstellung gehabt. Und deshalb hat er den chronischen Schmerz gehabt. Er vergleicht sich mit einem anderen Kollegen, der ebenfalls ein Kriegsveteran ist, der ebenfalls eine Verletzung hatte, der es aber geschafft hat. Und er fragt sich, was ist bei mir anders? Das Problem ist, natürlich kann das auch viele verschiedene Gründe haben. Und liegt es an der Gleichgewicht zwischen unserer Prozesse, die zu Schmerzgedächtnis führen, und die endogenen Hemmmechanismen. Denn in unserem Nervensystem haben wir auch die eigentliche Bremse gegen Schmerz, ist genauso programmiert wie diese Plastizitätsprozesse. Und die Wahrscheinlichkeit, ob wir nach einer bestimmten Gewebeverletzung oder Nervläsion, Tumor unter anderem, eine chronische Schmerz entwickeln werden oder nicht, liegt auf diesem Gleichgewicht. Also wie stark sind unsere endogenen Hemmmechanismen oder wie stark ist die neuronale Plastizität? Und was ist damit gemeint? Der Gleichgewicht zwischen excitatorischen Mechanismen und inhibitorischen Mechanismen in unserem Zentralnervensystem. Und als Eckpfeiler von wie das mechanistisch zustande kommt, also was meinen wir, der Gleichgewicht zwischen excitatorischen und inhibitorischen Mechanismen, das kommt über welche Neurotransmitter mehr freigesetzt werden. Werden die inhibitorischen Neurotransmitter freigesetzt, wie GABA und Glycin, oder die excitatorischen, vor allem Glutamat? Auch wie stark sind die Rezeptormechanismen? Ich habe ja Ihnen schon vorher dargestellt, wie diese Rezeptoren Signale weiterleiten, aber das ist auch ein dynamischer Prozess und kann auch hoch oder runter geschaukelt werden. Es kommt zu zahlreichen Interaktionen zwischen Proteinen und letztendlich auch zu strukturellen Veränderungen. Und daher, wenn Strukturen sich verändern, natürlich können Sie vorstellen, dass dann kommt es zu dauerhaften Änderungen. Manche Verbindungen werden abgebrochen und neue Verbindungen werden hergestellt. Also, jetzt fragt sich Herr Peterson, war ich daran selber schuld? Man kann sagen, sicherlich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, ob wir chronische Schmerz entwickeln werden oder nicht, liegt bei unserem Genom. Also Genom ist ja, womit wir geboren sind. Dahingegen das Epigenom ist, was wir daraus machen, beziehungsweise was daraus aus Lebenserfahrungen wird. Und wie können wir das verstehen? Also bei den epigenetischen Modulationen kommt es zu einer Acetylierung oder Methylierung von unserer Chromatiden, von unserer DNA. Und die Natur hat immer für jeden Prozess, was zu einer Veränderung führt, gleich auch die Bremse oder den Reverse-Mechanismus auch einprogrammiert. Also hier haben wir auch die Deacetylasen von Histonen, welche zu einer Deacetylierung führen. Das heißt, je nach unseren Erfahrungen werden unsere Gene modifiziert, transkriptionelle Aktivierung wird dadurch modifiziert, aber gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, das jederzeit auch rückgängig zu machen, auch wieder über neue Erfahrungen oder über Therapie natürlich. Und aus der Schmerzforschung wissen wir, dass diese epigenetische Regulation einen stärkeren Einfluss hat über die Entwicklung von chronischen Schmerzen als das Genom. Das heißt, wir wissen, dass zum Beispiel mit Krebs oder Diabetes, wir haben eine starke genetische Komponente, ist nicht so bei Schmerz. Wir haben meistens hier eine epigenetische Komponente. Das heißt, wenn wir sagen, was Frida Kahlo sagte, ich bleibe stark, was meint sie damit? Also das sind das jetzt komplett andere Prozesse, die geistigen Prozesse und was wir hier in unserer DNA beschreiben? Eigentlich nicht. Die sind miteinander verbunden. Wenn wir zu uns sagen, ich bleibe stark, ich werde meinen Schmerz besiegen, ich weiß es, ich werde besser. Diese Hoffnung führt natürlich auch zu die organischen Veränderungen auf der epigenetischen Ebene und auch natürlich der negative Gedankenprozess kann ebenfalls diese Veränderungen verursachen. Das heißt, das Geistige ist mit das Körperliche über das Epigenom sozusagen miteinander verlinkt. Gut, wir wissen, dass diese Lernvorgänge kommen an Synapsen vor. Wir wissen, dass bei einer Synapse natürlich kommt es zu einer Übertragung von einem Signal, was präsynaptisch ist, über Neurotransmitterfreisetzung hier auf der postsynaptischen Seite. Das heißt, das Neurotransmitter wird hier freigesetzt, aktiviert Rezeptoren an der postsynaptischen Membrane und diese Rezeptoren dann vermitteln das Signal weiter und dann geht diese Axon weiter und aktiviert das nächste Neuron. So funktioniert das Schaltkreis. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es dann auf der spinalen Ebene hier, weil wir herausgefunden haben, dass diese Ebene ein sehr wichtiger Sitz des Schmerzgedächtnisses ist. Also jetzt ein bisschen in die molekulare Welt wieder reinzubringen von einer Synapse. Was wir wissen ist, dass bei der ersten Synapse in der Schmerzbahn, also wo diese periphere Nervendigung das erste Synapse bildet mit dem spinales Neuron im Hinterhorn, da haben wir Glutamat als Neurotransmitter, was bestimmte Ionenkanäle, sogenannte AMPA und NMDA, aktiviert. Und so fließt Calcium in diese postsynaptische Teil der dendritischen Donor hinein und führt dann zur Aktivation von weiteren Enzymen, zum Beispiel NOS oder Cyclooxygenase. Und daraus werden weitere Botenstoffe gebildet, wie zum Beispiel das Stickstoffmonoxid, ist nicht ein Umweltschadstoff, sondern wirklich hier ein Neurotransmitter. Und das Prostaglandin E2, ich hatte ja Prostaglandinen erwähnt, die werden ja über Ibuprofen, Diclofenac und so weiter gehemmt. Das heißt, ein Teil der Wirkung von Diclofenac und Ibuprofen ist in der Peripherie, aber auch ein Teil ist hier an der zentralen Synapse. Diese Botenstoffe haben die Fähigkeit, außerhalb des Synaps hin auszuwandern und hier direkt wieder, also das ist ja ein kleiner Spalt, auf der präsynaptischen Seite zu agieren und dort über Enzyme, die wir in unserer Gruppe gefunden haben, die Freisetzung von Neurotransmitter weiter zu potenzieren. Das heißt, wir haben hier einen Teufelskreis, was immer sich weiter potenziert. Wir haben mehr Neurotransmitterfreisetzung, mehr Bildung von Botenstoffen und wie gesagt, hier spielen auch die Gliazellen einen wichtigen Teil. Und das kann man auch im Labor zeigen, wie sich diese Zelle potenziert, wenn sie mehr und mehr Signal hinbekommt. Also wenn Sie hier eine Elektrode reinstecken in der Zelle, dann sehen Sie mit jedem Aktivationsschlag, wie die postsynaptische Antwort von dieser Zelle immer am Steigen ist. Das heißt, es kommt zu einer Potenzierung von wie wirksam diese Synapse ist. Und das nennt man in unserer fachlichen Sprache als Langzeitpotenzierung, synaptische Langzeitpotenzierung. Und diese synaptische Langzeitpotenzierung ist natürlich eine funktionelle Veränderung, die geht Hand in Hand auch mit einer strukturellen Veränderung. Was wir gesehen haben ist, dass wenn Dauerreize hier kommen in diesen Teufelskreis, dann die Zahl der synaptischen Dornen nimmt zu. Das heißt, wir haben hier eine strukturelle Plastizität und eine funktionelle Plastizität und die bilden die zwei Seiten von derselben Münze und sind eigentlich nicht voneinander zu trennen. Was wir gesehen haben ist, dass wenn wir diese synaptische Potenzierung hemmen durch ein Peptid, welcher diese Schleife, dieser Teufelskreis unterbricht, dann sehen wir auch eine Rückgang von dieser erhöhten synaptischen Dichte. Und das kann man übrigens auch mit Cannabinoide erzeugen. Sie wissen, also die waren ja medizinisch so oder so zugelassen, werden jetzt aber mehr und mehr medizinisch weiter legalisiert, insbesondere in der Behandlung von Schmerz. Also ich bin nicht klinisch tätig, aber ich bekam so viele Briefe von Patienten in der Vergangenheit, wo sie gefragt haben, ob sie Zugang zu Cannabinoide bekommen könnten, weil wir an Cannabinoide geforscht haben. Und viele davon haben wir dann auch geschrieben, wenn sie überhaupt nicht weitergekommen sind mit der Schmerztherapie in Deutschland, sind sie nach Amsterdam gegangen, um Cannabinoide zu holen. Und das war der einzige Weg auch aus ihrer Problematik. Daher bin ich sehr, sehr froh, dass Cannabinoide jetzt für Schmerzbehandlung in Deutschland zugelassen sind. Die sind viel, viel, viel weniger schädlich wie die Opioide. Ne? Daher haben wir hier wirklich einen großen Fortschritt. Gut. Aber es gibt auch andere Pharmaka, welche auf dieser Schmerzgedächtnis-Teufelskreis hier unterbrechen können. Wir haben auch Blocker von Calciumkanäle. Warum Calciumkanäle? Weil Calcium, der Einstrom von Calcium, ist wichtig für die Neurotransmitterfreisetzung. Und daher, wenn man Calciumkanäle blockiert mit Pharmaka wie zum Beispiel Gabapentin oder Pregabalin, kann man auch teils schmerzlindernde Wirkungen bei neuropathischen Schmerzpatienten erzeugen. Wieder hier, wie alles anderes, ist die Dosis natürlich das Limitation, weil Calciumkanäle kommen ja auch natürlich in unser Herz vor, in unsere Blutgefäße und auch natürlich im Gehirn. Und hier kann man wirklich von der Natur was lernen. Wir haben als Pharmakologen so lange versucht, spezifische Calciumkanalblocker zu entwickeln, die nur auf diese nozizeptive Bahnen wirken. Also da gibt es ja Untereinheiten, die dort exprimiert sind und man hat versucht, untereinheitsspezifische Blocker zu entwickeln. Ist aber nicht gelungen, weil die Strukturen von dieser Kanäle sind bisher nicht erklärt worden. Was aber ein großer Durchbruch in diese Richtung war, dass die Natur hat geschafft, was wir nicht schaffen können in Labor. Und das machen überraschenderweise diese Art von Spezies, also die Konusschnecken. Die Konusschnecken sind äußerst lethargische Tiere. Die haben keine Chance, eine Beute zu fangen. Trotzdem leben sie gut, weil sie können Omega-Konotoxine freisetzen. Das sind Blocker von Natriumkanäle und Calciumkanäle. Und so können sie ihre Beute paralysieren. Dann haben sie alle Zeit der Welt, die Beute zu fressen. Und man hat aus dieser Konotoxine herausgefunden, das sind spezifische Konotoxine, welche genau diese Rezeptoren, diese Calciumkanäle blockieren, was in Schmerzbahnen aktiviert werden. Und so hat man das Pharmakon Ziconotid dann gebracht. Ziconotid ist extrem wirksam. Es ist hochpotent und hochwirksames Schmerzlinderungsmittel. Viel, viel wirksamer als Morphin oder Fentanyl. Problem nur ist, dass Sie dürfen Fentanyl nicht schlucken. Wenn Sie Ziconotid haben, wenn das über den gesamten Körper dann überstromt, haben Sie sofortige Herzattacke, weil die Calciumkanäle auch im Herz, ein Subtyp, wird dadurch auch blockiert. Und deshalb bei Patienten, also insbesondere terminale Krebspatienten, die nur wenig Zeit haben zu leben, in Krankenhäusern darf man sie intrathekal hier in Likör mit Ziconotid spritzen. Und eigentlich die terminale Krebspatienten bekommen dann sozusagen Schmerzlinderung letztendlich nur über Ziconotid, weil selbst Morphin ist in manchen Fällen dann nicht mehr wirksam. Also da gibt es Hoffnung, dass weitere solche Pharmaka kommen. Es gibt auch Pharmaka, welche diese Glutamatrezeptoren blockieren, wie zum Beispiel Ketamin, Memantin und so. Leider aber, die führen zu psychedelischen Effekten und daher ihre Wirksamkeit im täglichen Leben, also ambulante Praxis, ist auch natürlich sehr eingeschränkt. Gut, wir sind bei Herrn Petersen immer noch und er ist sehr frustriert, wenn er das alles liest und auch merkt, dass er keine oder unzureichende Schmerzlinderung bekommt. Das führt zu Stress in seinem Arbeitsalltag, weil irgendwann verlieren auch seine Mitarbeiter die Geduld. Das ist genau das Problem mit chronischer Schmerz. Da ist keine Wunde, die man nachweisen kann. Da ist kein Tumor, den man zeigen kann mit einem CT-Scan. Das ist genau, wo die Schmerzpatienten einen riesen Spalte sehen zwischen sich selbst und die Gesellschaft, die immer mehr an Geduld verliert. Da beginnt der Patient, Selbstzweifel zu entwickeln. Er wird auch sozial isoliert, kann leider auch dann an Depressionen leiden und das führt natürlich zur Begünstigung von weiteren Schmerzen. Das heißt, man wird hier wirklich in einen weiteren neuen Teufelskreis hineinbezogen und da kommt es natürlich hier zu Plastizität in Hirnschaltkreise, weil dort kommt es zu dieser Interaktion zwischen unseren Gefühlen und der Schmerz als solches. Daher ist es sehr wichtig, die Hirnschaltkreise zu analysieren. Ich bin selbst eigentlich eine molekulare Forscherin, eine Pharmakologin, aber ich glaube, man muss auch immer wieder alle 5 Jahre oder so sich selbst kritisch beobachten. Und ich habe mir gedacht, ich könnte einfach ewig so weitermachen, das nächste Molekül finden, Blocker zu finden und so weiter. Aber bis wir wirklich die Chronifizierung des Schmerzes nicht verstehen, was ich muss zugeben, in Hirnschaltkreisen stattfindet, weil bislang hatte ich in Rückenmark und in der Peripherie geforscht. Ich kam zu der Erkenntnis, das ist vertane Zeit. Also ich habe einen großen Wechsel gemacht in meiner Arbeitsgruppe und das war begünstigt auch durch einen großen Forschungsantrag, was wir durchbekommen haben bei den Europäischen Research Council. Also was ich damit meinen will, ist, dass wir brauchen auch erstens von Seiten der Forscher Mut, auch einen Wechsel zu machen, aber auch wir brauchen auch Verständnis und Hilfe, um neue Paradigmen immer wieder ohne große Vorkenntnisse oder große Daten auch forschen zu können. Also was wir wissen aus den klinischen Studien, insbesondere aus makroskopischer bildgebende Verfahren, also sprich MRT, ist, dass es kommt zu großer Reorganisation von Schaltkreisen in den Gehirn von Schmerzpatienten. Also wenn man zum Beispiel, das ist eine Methode namens Diffusion Tensor Imaging, wo man alle axonale Verbindungen aber als große Blöcke oder große Bahnen anschaut, man sieht, dass sie verändern sich bei chronischen Schmerzpatienten, aber man weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Also bedeutet das, dass es kommt zu einem Unterschied in der Vernetzung von den Gehirnarealen miteinander und dann wie, welche Synapsen und genau welche Neuronen sind da verbunden und wie verändern sich diese Verbindungen über die Zeit der Schmerzchronifizierung. Das heißt, diese maladaptive strukturelle Plastizität ist nicht verstanden. Wir wissen, wie es gibt, aber was bedeutet das eigentlich? Weil das sind riesengroße Veränderungen, die wir so natürlich erst deklinieren müssen und verstehen müssen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es kommt zu veränderten Aktivitätsmustern. Also manche Zellen entwickeln diese paroxysmale Feuerungsmuster, wir nennen das Burst-Aktivität in manchen Zellen. Auch unsere normalen Hirnrhythmen, Theta, Beta, Gamma und so weiter, können verschoben werden bei chronischen Schmerzen. Aber das sind alle makroskopische Großnetzwerkveränderungen, was das wirklich bedeutet in Hinsicht auf eigentliche Verbindungen, ist nicht bekannt. Und hier kommen wir dann ins Spiel, wo wir anhand von präklinischen Modellen versuchen, diese Veränderungen klein zu deklinieren und ganz spezifisch zu untersuchen. Weil es ist wichtig zu wissen, ob diese Veränderungen wirklich ursächlich den chronischen Schmerz zugrunde liegen oder sind das einfach Phänomene, Epiphänomene, die zustande kommen, weil der Patient auch deprimiert ist oder nicht schlafen kann, oder sind das auch sogar Konsequenzen. Also wir sehen, dass in chronischen Schmerzpatienten kommt es zu kognitiven Einbußungen, also die kognitive Leistung geht runter, so wie bei Alzheimer's Patient eigentlich, auf dem gleichen Niveau über die Zeit. Und das könnte dann daher eigentlich eine Konsequenz sein von Schmerz anstatt eine Ursache. Und daher unsere Philosophie in dem Schmerzkonsortium hier ist, dass wir neben Krankheitsmodelle und Veränderungen im Verhalten, wir identifizieren die beteiligten Neuronen, analysieren die neuronalen Schaltkreise, wir versuchen diese Schaltkreise auch zu verändern und die Manifestationen dieser Veränderungen dann analysieren wieder in solche Krankheitsmodellen auf der Basis von Verhalten. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben. Erstens müssen wir ja natürlich die Bahnen viel besser verstehen. Das heißt, was wir tun, ist, wir nehmen Viren oder virale Konstrukte, bestimmte Typen von Neuronen zu exprimieren. Und wir können diese Bahnen dann auch mittels Mikroskopie, also in vivo Mikroskopie, auch immer wieder veranschaulichen. Wir können sehen, wie sie sich ändern über die Zeit der Schmerzchronifizierung. Zweites, was wir machen, ist, wir wieder mit anhand von in vivo Mikroskopie, aber jetzt die sogenannte Multiphoton-Mikroskopie, können wir einzelne Neuronen im Gehirn von Tiere beobachten, die wir markiert haben, und dabei leiden die Tiere nicht, die schlafen. Das gesamte Tier wird unter den in vivo Zwei-Photon-Mikroskop hingestellt. Wir haben eine Art von Fenster gebaut im Gehirn. Wir nehmen einen kleinen Teil von dem Kranium weg und machen tatsächlich einfach ein Deckglas darüber und können tief in den Hirn schauen. Und das machen wir von Beginn bevor eine chronische Schmerz entstanden ist, über die Chronizität. Und dann geben wir auch Pharmaka, welche zu Verbesserung oder teils Linderung des Schmerzes führen und schauen, wie diese synaptischen Kontakte zwischen den einzelnen Neuronen sich verändern. Also wir wollen ja natürlich nicht nur beobachten, wir wollen doch auch was ändern. Wir wollen auch stimulieren oder irgendwie Aktivität hindern und letztendlich wünschen wir den Schmerz natürlich zu modulieren, nicht nur zu untersuchen. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wo im Gehirn ist der Schmerz überhaupt repräsentiert. Leider ist das ein großes wirrer Dschungel von Gehirnareale. Das heißt, wir haben keinen einzigen Ort im Gehirn, dem wir die Finger drücken können und sagen, so, hier wird der Schmerz generiert. Der Schmerz entsteht als eine Antwort von einer großen Netzwerkaktivität und die müssen wir näher verstehen. Wir müssen uns daher eine Meta-Analyse machen von allen Studien von MRT in Patienten. Das sind 192 Studien, die hier meta-analysiert worden sind. Und daraus kam es so, dass man hat gesehen, dass es gibt einen Teil von den Hirnregionen namens Cortex Cingulii, was immer sehr konsistent aktiviert ist während Schmerz. Aber als wir diese Cortex Cingulii näher angeschaut haben, haben wir gesehen, dass eigentlich in humaner Cortex gibt es multiple Teile. Das heißt, wenn wir Hirnstimulation machen, können wir nicht das gesamte Hirn oder diese gesamte Cingulus Cortex aktivieren. Daher es war nötig, anhand von präklinischen Modellen herauszuarbeiten, welcher Teil von dieser Cingulus Cortex wichtig ist in der Schmerzverarbeitung. Und dazu haben wir sehr, sehr gute neue Tools, die wir benutzen können, also neue Werkzeuge. Man nennt das die Optogenetik. Also es handelt sich um Proteine, das sind Ionenkanäle oder Protonenkanäle, welche in der Membran sitzen können und durch Licht aktiviert werden können. Und die Aktivation von den sogenannten Channel Rhodopsin führt zu einer Aktivierung von Neuronen und Aktivierung von den sogenannten Archirhodopsin führt zu einer Hemmung von unserer Hirnaktivität. Und wie bringen wir überhaupt dieses blaues Licht oder gelbes Licht in Gehirn? Wir haben eine sogenannte optische Faser, den wir einfach implantieren. Eigentlich nicht so viel anders wie bei Patienten auch. Und hier können wir dann auch tiefliegende Gehirnareale entweder aktivieren oder hemmen. Das heißt, wir können jetzt Gehirnareale mit Licht auf eine räumlich und zeitlich präzise Weise aktivieren und inaktivieren nach Belieben. Und dann schauen wir, was für eine Konsequenz das ausmacht bei Schmerz. Das heißt, wir wissen, dass dieser Mid-Cingulate-Cortex eine Rolle spielt in der sensorischen Komponente von Schmerz und dieser prägenuale Cortex spielt eine Rolle in der emotionalen Dimension von Schmerz. Und wir wissen, dass bei chronischen Schmerzpatienten kommt es eher zu einer Potenzierung von diesem emotionalen Teil, nicht das sensorische Teil. Und daher, jetzt haben wir viel bessere Erkenntnisse, wo wir, wenn wir Hirnstimulation machen, das müssen nicht invasive Hirnstimulation sein, das sind einfach transkraniale Hirnstimulation, also einfach über den Kopfhaut werden die Elektroden gelegt, können wir viel besser wissen, wo die Elektroden gelegt werden müssen. Gut, wir hatten ja diesen Patient, der ganz runtergekommen ist in der Abwärtsspirale. Wollen wir ein Happy End? Natürlich. Wir wollen ein Happy End. Er muss ja von den Schmerzen befreit werden. Das hat er auch geschafft. Wie hat er geschafft? Erstens hat er Gott sei Dank eine Rettungshilfe durch seine Angehörige mit Empathie und Unterstützung. Das ist sehr, sehr wichtig bei chronischen Schmerzpatienten. Zweitens hat er eine Physiotherapie hinbekommen vor den verletzten Beinen durch einen sehr, sehr gut trainierten Schmerzphysiotherapeuten. Des Weiteren hat er kognitive Verhaltenstherapie erhalten. Und ich hatte ja schon diese Verbindung gemacht zwischen all diesen Maßnahmen. Die sollten Sie bitte nicht als getrennte Welten sehen. Also diese geistig abhängigen Maßnahmen sind nicht anders, als was wir mit Genen und neuralen Schaltkreisen reden. Wir wissen, dass auch die Plastizität, was ich vorhin erwähnt hatte, kann revertiert werden, genau über solche Maßnahmen, Physiotherapie, kognitive Verhaltenstherapie und so weiter. Und nicht vergessen, letztendlich bin ich Pharmakologin, natürlich gibt es auch Krankheitsmuster angepasste Pharmakotherapien. Es gibt Pharmaka, welche die endogene Schmerzhemmung verstärken können. Also bei vielen, vielen Patienten ist das Schicksal ganz anderes. In den USA sterben 91 Menschen, also täglich, durch eine Überdosierung von Opioiden. Und genau das ist etwas, was wir hindern müssen. Das Problem hier ist, dass die schmerzhemmende Wirkung von Opioiden nimmt einfach ab bei der Dauertherapie. Leider aber andere unerwünschte Wirkungen nehmen nicht ab. Und die Abnahme der schmerzhemmenden Wirkung kommt wegen Herabregulation oder Lyse von den Rezeptoren. Die Rezeptoren gehen verloren und deshalb brauchen die Patienten einfach mehr und mehr von Opioide und das führt zu dieser Problematik. Ich möchte enden mit Worten von Galen von Pergamon, der sagte, Divinum est sedare dolorem. Es ist göttlich, den Schmerz zu stillen. Rohini Kuna, Direktorin des Pharmakologischen Instituts der Medizinischen Fakultät Heidelberg, war das, mit einem spürbar leidenschaftlichen Vortrag zur aktuellen Schmerzforschung. Und zwar am 24. September 2019 für die Daimler und Benz Stiftung in Stuttgart. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.